mit Kind, Lichtgestalt und doch allein dem Staube in der Zeit und ewiger Endlosigkeit. Lass dich treiben, gleich fallen Laub, goldenen Dämmer.